So wie es immer sein wird. We'll be right back. guten Abend hier auf Radio Quintessenz. Das war gerade DJ Brain Crash. Jetzt geht's weiter mit ein bisschen Ping-Pong mit George Young, Gucci, Amok D und Brain.